Kundgabe 6181. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.01.1955. Gottes Vaterliebe. Weisen. Ich lasse euch wahrlich nicht weisen, die ihr mir eure Liebe schenkt. Als Vater nehme ich mich eurer an, und im Schutz des Vaters stehend, könnet ihr sorglos euren Erdenweg zurücklegen. Denn immer werde ich an eurer Seite gehen und euch schützen vor jeder Gefahr. Wer an der Hand des Vaters wandelt, der braucht sich nicht zu sorgen, ob er recht gehe. Er fühlt sich in seiner Führung sicher, weil er dem Vater restlos vertraut. Und ich bin euer Vater von Ewigkeit. Die Liebe des Vaters gilt seinen Kindern, wo sie auch weilen. Und sind sie in der Ferne, so bleibt doch die Verbindung mit ihnen bestehen, weil meine Liebe ihnen stets folgt, auch wenn sich das Kind dessen nicht bewusst ist. Die aber freiwillig bei mir verbleiben, die immer nur achten, was des Vaters Wille ist, die ihn lieben und darum ihm zum Wohlgefallen leben wollen, die überstrahle auch ich mit meiner Liebe. Und sie brauchen sich nimmermehr vereinsamt fühlen als Waisen, deren sich keiner annimmt. Es sind meine Kinder, und ihnen gilt auch meine ganze Liebe. Glaubet nur daran, dass ihr euch Kindern gleich mir anvertrauen könnet, dass ich jedes Wort von euch vernehme, um jede Sorge von euch weiß und die Macht habe, alles für euch zum Guten zu lenken, wenn ihr wie rechte Kinder zu eurem Vater betet, wenn ihr alle Scheu verliert und demütigen Herzens zu mir kommt, wenn ihr selbst in mir euren Vater sehet und auch ihr mir eure Liebe schenket. Bedenket, ihr besitzet die Liebe des höchsten und vollkommensten Wesens, das alles an Macht und Weisheit und Liebe übertrifft. Und dieses Wesen könnet ihr euch geneigt machen. Dieses Wesen beugt sich liebevoll zu euch hernieder, so ihr es als Vater rufet. So ihr kindlich zutraulich euch dem Vater in die Arme werfet. Und darum könnet ihr euch das Erdenleben wahrlich leicht machen, so ihr nur immer auf euren Vater vertrauet, dass er euch führe und schütze auf allen euren Wegen. Und je stärker dieses euer Vertrauen ist, desto selbstverständlicher wird euch gewährt, was ihr erbittet. Denn ihr seid keine Waisen, ihr seid meine Kinder. Ihr brauchet nicht ohne Führung durch das Erdenleben zu gehen, weil ich selbst es will, dass ihr mich an eurer Seite gehen lasset, weil ich selbst die Verbindung will mit meinen Kindern, die aber ihr allein nur herstellen könnet, wenn ihr euch freiwillig mir anschließet, wenn ihr als rechte Kinder euch fühlet und keinen Weg gehen wollet ohne euren Vater, der euch liebt von Anbeginn und euch lieben wird in alle Ewigkeit. Amen.